Genau. Also zuerst wollte ich ungefähr 20 Minuten über Klimakrise, Modernisierung des Kapitalismus und bewegungspolitische Interventionsmöglichkeiten sprechen. Und dann wollten wir erstmal ein paar Nachfragen machen und dann sollte Kai einsteigen. Und dann nochmal 20 Minuten reden wir oder 20, 30 und dann wollen wir die Diskussion zusammenführen. Mal gucken, wie es läuft. Okay. Genau, also es geht um Klimakrise und Modernisierung des Kapitalismus zuerst im ersten Teil und bewegungspolitische Interventionsmöglichkeiten im zweiten. Was mich interessiert ist, wie, das hat ja schon gestern in der Diskussion angeklungen, wie die Klimakrise für Kapital und staatliche Regulation nutzbar gemacht werden kann und gemacht wird. Weil, das kam bei mir so ein bisschen aus der Heiligen Damm-Erfahrung raus, ich den Eindruck hatte, dass wir da mit unseren bewegungspolitischen Themensetzungen, die da waren, Migration, Antimilitarismus und globale Landwirtschaft, zwar sehr interessante Themen hatten, gute Aktionen hatten, aber politisch vollkommen ins Leere gelaufen sind, weil die G8 als Institution, die eigentlich schon relativ stark delegitimiert worden war, zwar mit Glenn Eagles und der ganzen Make Poverty History Geschichte durchaus wieder ein klein bisschen sich restauriert hatte, aber dass da eine Institution, die schon ziemlich stark delegitimiert war, durch den Bezug auf Klimawandel, dadurch, dass gesagt wurde, wir kümmern uns um das Thema, wichtigerweise nicht wir lösen das Thema, sondern wir kümmern uns um das Thema, plötzlich massiven Legitimitätsgewinn wieder verbuchen konnte. Und wir als Bewegungen da ziemlich ins Leere liefen. Und das ist so, diese Analyse ist für mich so der Einstieg in das Klimathema gewesen und eben die Modernisierungspotenziale, die dafür eine neue globale kapitalistische Entwicklungsphase drin liegen. Ausgangspunkt für mich ist, dass der Neoliberalismus tot ist. Da habe ich neulich in der Financial Times einen schönen Satz gelesen von Martin Wolf, das ist einer der Economics Columnists und einer der eloquentesten neoliberalen Ideologen, der bezog sich auf den Tag, an dem die amerikanische Zentralbank im Rahmen der Finanzkrise eine große Bank vor dem Zusammenbruch bewahrte, Bear Stearns, und dann, das war der 14. März, und dann schrieb er, remember Friday, March the 14th, 2008, it was the day that the dream of global free market capitalism died. Das war also der Tag, an dem der Traum des globalen free market capitalism starb. Das finde ich eigentlich natürlich sehr, das fand ich sehr ermutigend, das war schön, das zu lesen. Weil man liest ja im Allgemeinen nicht so fröhliche Sachen in der Zeit. So. Natürlich heißt das Neoliberalismus als, sagen wir, strategisches Projekt tot ist nicht, dass Kapitalakkumulation aufhört, aber es heißt, dass es verschiedene Krisentendenzen gibt, denen mit neoliberalen Policy-Mitteln nicht beizukommen ist. Was dann eben wiederum die neoliberale Strategie selbst in eine Krise stürzt. Und zwar sehe ich hier Neoliberalismus sowohl als Regulationsmodus, also sozusagen als politisches Regulations- und Institutions-Setup, Ideologie, Policies und so weiter, und als Akkumulationsregime, also als Art und Weise, ökonomische Akkumulation zu organisieren. Das sind also die zwei. Neoliberalismus ist sowohl politisch als auch ökonomisch in der Krise. Und dann stellt sich die Frage, was diese Krisentendenzen sind. Relativ grob würde ich sagen, es gibt eben einmal die ökonomische Krise, die sich als Überakkumulationskrise darstellt. Das muss man sich nach David Harvey so vorstellen, dass jeden Tag Arbeit Mehrwert produziert und jeden Morgen ein Kapitalist, eine Kapitalistin aufsteht und sich überlegt, was mache ich denn heute mit dem Mehrwert? Der muss ja irgendwo hin investiert werden. Und diese Frage stellt sich immer wieder. Also Arbeit ist ständig, produziert ständig Mehrwert, der Mehrwert muss ständig irgendwo hin investiert werden. Sollten sich dann aber aufgrund sozusagen verlangsamender Produktivitätsfortschritte oder der Ausschöpfung von Märkten nicht ständig neue Märkte eröffnen, führt das zu diesen Blasenmärkten, Immobilienblasen, Aktien und so weiter und so fort. Wie wir das ja in den letzten 12, 15 Jahren ungefähr ziemlich oft gesehen haben, ob es jetzt Finanzmarktbubbles waren oder eben Immobilienblasen, das ist relativ bekannt. Das führt dann dazu, sozusagen diese Tendenz zur Überakkumulation führt zu einer Notwendigkeit, neue Akkumulationsräume zu öffnen. Das muss man sich so vorstellen, dass zum Beispiel man sagt, naja, wir öffnen jetzt mal China für internationale, ausländische Direktinvestitionen. Dann öffnen sich dafür transnationales Kapital massive neue Akkumulationsmöglichkeiten. Genau, wenn der Computer erfunden wird und man plötzlich merkt, dass man damit die Produktion reorganisieren kann. Das ist eine ganz tolle neue Art und Weise, neue Akkumulationsräume zu schaffen. Also die eine Krise ist Überakkumulation und um die zu lösen, müssen neue Akkumulationsräume geschaffen werden. Die andere Krise ist eine politische Krise, eine Legitimationskrise globaler Herrschaft. Nicht nur, aber auch im Zuge der globalisierungskritischen Bewegung haben die Institutionen globaler Herrschaft, die im neoliberalen Projekt so zentral waren, WTO, IWF, Weltbank, G8, aber auch nationale politische Systeme, Parteien, sehr viel an Legitimation verloren. Also die großen multilateralen ökonomischen Institutionen sind wirklich, man kann sagen, denen geht es gerade nicht sehr gut. Also die WTO ist als Prozess ziemlich dicht gerade. Niemand lädt mehr den IWF ein und will deren Kredite. Die Weltbank versucht sich jetzt interessanterweise als Klimabank neu zu erfinden. In verschiedenen Ländern verlieren Leute Wahlen aufgrund ihrer Position vis-à-vis Klimawandel. Ganz im Allgemeinen, es erscheint also eine, ich würde sagen, es ist die zweite Krise, die es gibt, ist eine Legitimationskrise globaler Herrschaft. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Krisentendenzen, über die rede ich jetzt aber nicht, ob das jetzt die Ölpreiskrise ist oder die Nahrungsmittelkrise. Nun gerade gesagt, es gibt verschiedene Krisentendenzen, die das neoliberale Projekt nicht lösen kann. Und als Projekt wird es dadurch selbst in die Krise gestürzt. Zu den für mich relevanten Krisentendenzen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, Überakkumulationskrise, also eine ökonomische, und die politische, die Legitimationskrise, kommt noch eine weitere Krisentendenz, die sich nicht direkt auf die Mechanismen des neoliberalen Projekts beziehen lässt. Und zwar nenne ich es jetzt mal die Klimakrise. Also es ist ein bisschen schwer für mich noch damit umzugehen, ich bin noch gerade am Nachdenken, wie ich das ausdrücken würde, denn natürlich ist es nicht als solches ein Problem, dass sich das Klima verändert. Was ein Problem ist, sind die verschiedenen Effekte, die das hat, soziale Verwerfungen, ob das vielleicht zu Kapitalzerstörung führt, ob das zu steigender Migration Pressures führt oder ähnlichem. Aber, also das heißt, die Klimakrise wird krisenhaft von der Perspektive der Herrschenden aus, nur insofern, als es die ökonomische, was du gestern erzählt hast, Effekt hat, oder aber auch politische Effekte, das finde ich auch relevant. Eben zum Beispiel Delegitimierung produziert. Das heißt also, wenn sie Effekte hat, die Akkumulation und oder Herrschaft stören. Mein Interesse, ich komme aus der Politikwissenschaft, liegt hier zuerst mal auf der politischen und der öffentlichen Wahrnehmung des Klimawandels als Problems. Diese Problemwahrnehmung existiert im globalen Norden. Und kleine Fußnote dazu, da ich ja irgendwie von bewegungspolitischen Interventionsmöglichkeiten rede und ich jetzt bewegungspolitisch vor allem im globalen Norden aktiv bin, ist das die Sicht, die ich jetzt einnehme. Das heißt nicht, dass es da nicht andere Perspektiven gibt und da wird mir auch Kai auch, glaube ich, von der Nord-Süd-Perspektive auch noch mehr darauf eingehen. Aber von der Perspektive des globalen Nordens betrachtet, ist in den letzten 5-6 Jahren jetzt eine steigende öffentliche Wahrnehmung des Klimawandels als Problem. Das Interessante daran ist, von der linksradikalen Perspektive, dass es gar nicht so schwer ist, den Klimawandel als Problem ziemlich direkt auf den kapitalistischen Wachstumsimperativ zurückzuführen. Ich sage nicht, dass das notwendigerweise passieren muss. Aber es kann passieren und ist gar nicht so schwer von der Argumentation her. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass eine Zeitung wie der Independent in England, also eine, sagen wir mal, die irgendwo zwischen der Süddeutschen und der Frankfurter Rundschau politisch stehen, eine Headline vor ein, zwei Jahren hatte, wo drauf stand, das Wachstum ist das Problem. Das finde ich einfach mal nicht uninteressant, wenn man sich so die traditionellen bürgerlichen Denkformen vorstellt, in denen ja ökonomisches Wachstum eigentlich immer so ein ziemlich allgemein akzeptiertes, das wollen wir alle, Ziel ist. Das heißt also, dass ich der Meinung bin, dass diese Problemwahrnehmung, diese Wahrnehmung des Klimawandels als Problem, das möglicherweise auch mit Wachstum zusammenhängt, dass es dann Potenzial gibt, dass das zu einer kritischen, gesellschaftlich transformativen Praxis führen kann. Ja, das nur kann. Und wichtig ist auch noch, dass ich diese steigende Wahrnehmung des Klimawandels als Problem nicht als das Resultat einer Herrschaftsstrategie wahrnehme. Ich glaube, es gibt verschiedene Herrschaftsstrategien, mit dieser Problemwahrnehmung sozusagen herrschaftsförmig umzugehen, aber ich glaube nicht, dass sich in den letzten 6-7 Jahren die Herrschenden irgendwann mal hingesetzt haben und gesagt, wir müssen die Leute mal auf irgendein anderes Thema konzentrieren, als sagen wir mal Terror oder Neoliberalismus, sondern wir konzentrieren die jetzt mal auf Klimawandel, weil wir damit so eine Angstpolitik fahren können. Ich glaube, so ein solches Element gibt es, aber ich glaube, dass die Wahrnehmung des Klimawandels als politisches Problem nicht das Resultat einer Herrschaftsstrategie ist. Okay. Bisher also gesagt, Neoliberalismus ist tot. Es gibt mehrere Krisentendenzen, die dazu führen, aber die relevanten Krisentendenzen für mich hier sind Überakkumulation, die Legitimationskrise und eben die dritte, die steigende öffentliche Wahrnehmung des Klimawandels als Problems. Krisen, das haben wir ja auch gestern diskutiert, sind aber im Kapitalismus eigentlich gar nichts so Blödes. Also Leute wie Ökonomen wie Schumpeter, österreichischer Ökonom aus Mitte letzten Jahrhunderts, hat gesagt, Krisen sind total notwendig für den Kapitalismus, denn er redete von der kreativen Zerstörung. Also wenn es eine Krise gibt, wird sozusagen ökonomisches Fett abgeworfen. Es wird so eine Art ökonomischer Radikaldiät gemacht, wo alles, was nicht mehr produktiv ist, wegfällt, neue Produktionsformen entstehen und der Kapitalismus sich sozusagen ständig erneuert durch die Krise. Das ist natürlich auch von Marx betrachtet her nichts Überraschendes, aber witzigerweise wissen das einige Kapitalistinnen und Kapitalisten auch. Also Krisen sind im Kapital im Prinzip gar nicht so Schlechtes. Krisen gibt es auch schon immer und die sind meistens produktiv und die haben bisher noch nie oder sehr selten die Revolution oder den Umsturz des Kapitalismus produziert. So, und dann habe ich also überlegt, okay, wie kann jetzt diese Krise, diese Klimakrise, also der dritte Krisenprozess, den ich erwähnt habe, für die ersten beiden Krisen produktiv gemacht werden, von der Seite der Herrschenden aus. Und da habe ich mich dann zurückbezogen auf, also ich weiß ja, seit Empire und Multitude ist Antonio Negri in Deutschland auch so in so marxistischen Kreisen nicht unglaublich populär. Aber Negri und solche diese Leute in Italien haben auch in den 50er und 60er Jahren sehr interessante Sachen geschrieben, bevor sie angefangen haben, so einen Schmodder zu schreiben. Und zwar hat Negri argumentiert, dass der fordistische Wohlfahrtsstaat die Internalisierung, also die herrschaftsförmige Internalisierung der größten Krisentendenz fürs Kapital darstellt. Und zwar eine Art von Internalisierung, die diese Krisentendenz dann produktiv macht. Also nach Negris Analyse war in den 20er Jahren fühlten sich die dominanten Kapitalfraktionen von den Arbeiterinnenkämpfen, die es zu der Zeit gab, sehr stark herausgefordert. Auch unter dem Einfluss der sowjetischen Revolution, der russischen Revolution, dachten die, shit, hier endet der Kapitalismus bald. Wir müssen hier mal was machen. Das heißt, der Klassengegensatz war da, er war sehr virulent und drohte wirklich den Kapitalismus kaputt zu machen. Dann gab es also diesen tollen keynesianisch-fordistischen Gedanken, dass man noch einen Produktivitätskompromiss schließen könnte. Man könnte den Klassengegensatz, den Klassenkampf, den Antagonismus produktiv ans Zentrum der neuen Akkumulationsphase stellen. Wenn man sagt, Leute, ihr macht jetzt keinen richtigen bösen Klassenkampf mehr, aber wir geben euch immer höhere Löhne und ihr produziert dafür immer ein bisschen produktiver. Das heißt sozusagen, diese Spannung zwischen Kapital und Arbeit, die wurde nicht beendet, die wurde nicht irgendwie gelöst, sondern die wird ins System reingenommen und produktiv gemacht für 40 Jahre massives Wachstum. Und das interessiert mich, sozusagen wie Kapital Krisen nicht löst, sondern internalisiert, quasi wie so eine Feder, so eine Spannungsfeder, die wird aufgezogen und treibt das System immer weiter, aber bedroht es nicht mehr von außen, sondern treibt es intern an. Und das finde ich einen total faszinierenden Prozess. Und ich nenne das eben jetzt sozusagen die herrschaftsförmige Internalisierung. Also das heißt C, Klimawandel, Wahrnehmung von Klimawandel als Problem, soll herrschaftsförmig internalisiert werden, um A und B, Überakkumulation und Legitimationskrise zu lösen. Sozusagen also dynamische Spannfeder. Sprungfeder heißt es auf Deutsch, nicht Spannfeder. Sprungfeder. Genau. Ich glaube, da gibt es verschiedene Mechanismen, mit denen jetzt versucht wird, diese Klimakrise gerade zu nutzen, um damit andere Krisentendenzen zu lösen und eben eine neue sozusagen Entwicklungsphase, einen neuen grünen Kapitalismus anzustoßen nach, erste sozusagen Diagnose war ja nach dem Tode der neoliberalen Strategie. Also dann zur ersten Krisentendenz, der Überakkumulationskrise. Ich habe ja gesagt, es müssen, um mit so einer Überakkumulationskrise umzugehen, neue Akkumulationsmöglichkeiten geschaffen werden. Und dafür gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das Öffnen neuer geografischer Räume, das Entwickeln neuer Technologien, es gibt dann auch noch mehrere davon, die in der Literatur diskutiert werden. Aber in Bezug auf den Klimawandel sind zwei Mechanismen hier ganz zentral. Einmal der Emissionshandel. Es geht hier sozusagen um fiktive Waren, also um Lizenzen, die verkauft werden. Aber für überschüssiges fiktives oder Finanzkapital ist es relativ egal, wo die Kohle hingeht, ob die in fiktive Waren oder in physische Waren reingeht. Und im Moment ist der Emissionshandelmarkt mit 60 Milliarden Dollar zwar noch ziemlich piefig im Vergleich zu den globalen Finanzmärkten, aber es wird ausgegangen davon, dass wenn die USA da drin einsteigen, der bis 2020 2.000 Milliarden Dollar groß ist. Das ist natürlich jetzt auch nicht der giganteste Markt auf der Welt, aber das ist schon mal einiges. Nur mit 2.000 Milliarden Dollar, da kann schon einiges investiert werden. Da wird ein ganz neuer Akkumulationsraum geöffnet. Genau, sozusagen Emissionshandel als erster Problemlösungsversuch der Überakkumulationskrise. Der zweite Prozess ist hier, glaube ich, noch wichtiger. Und da geht es um Investitionen in grüne Technologien. Im Allgemeinen verbinden wir auch sozusagen kapitalistische Entwicklungsphasen mit der Entwicklung einer bestimmten Technologie. Ich will jetzt gar nicht genau auf die Kausalität eingehen zwischen der Dampfmaschine und dem Manchester-Kapitalismus oder dem Fließband und dem Taylorismus-Fordismus, Computer, Netzwerke und globaler Neoliberalismus. Wie da die Kausalität ist, ist mir nicht klar. Aber im Allgemeinen werden kapitalistische Entwicklungsphasen auch irgendwie mit bestimmten Technologien in Verbindung gebracht, weil eben die Entwicklung neuer Technologien riesige neue Produktivitätsreserven eigentlich ermöglicht. Also sozusagen dadurch, dass durch den Klimawandel so großer politischer Druck aufgebaut wird, weil die Möglichkeit, riesige Investitionen in grüne Technologien zu tätigen, ich sage die Möglichkeit, das wir haben ja auch gerade bei dem Vortrag vor 2 Tagen gehört, dass es natürlich noch relativ viele sozusagen Investitionshemmnisse auch gibt in Bezug auf grüne Technologien. Die Marktmacht und politische Macht von Institutionen, die solche Investitionen noch nicht zu schätzen wissen. Aber auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit massiver Produktivitätssteigerungen durch neue grüne Technologien. Photovoltaik sollte das zu einer Art und Weise werden, den Kapitalismus global mit Energie zu versorgen. Dann wäre das ein riesiges Produktivitätssteigerungsinvestitionsfeld. Und es wären eben auch natürlich genau, gigantische Produktivitätsfortschritte möglich. Das heißt, die Klimakrise kann benutzt werden, um die Überakkumulationskrise auf 2 Arten und Weisen zu lösen. Durch Emissionshandel und durch Investitionen in grüne Technologien. Und das ist alles relativ wichtig, weil gerade, und das sagen auch wieder so die Chefökonomen von JP Morgan, die Produktivitätsfortschritte, die sich aus der Anwendung von Computern in der globalen, also Internationalisierung von Produktion ergeben, am Abflachen sind. Da kommt nicht mehr viel Produktivitätsfortschritt bei raus und das ist natürlich ein Problem fürs Kapital. Und die Möglichkeit, jetzt in ein ganz neues, riesiges technologisches Feld zu investieren, ist echt sexy, von der Perspektive aus betrachtet. Erste Krise, sehen wir schon mögliche Lösungsansätze. Zweite Krise, Legitimationskrise. Da kann man sagen, dass auf der einen Seite durch die Klimakrise Legitimation für bestehende und tendenziell delegitimierte Institutionen produziert werden kann. G8, den Heiligen Damm. Wie gesagt, die Weltbank produziert sich jetzt als die große Klimabank und versucht diesen ganzen Emissionshandelmarkt zu checkern und unter Kontrolle zu kriegen und sich da als den Hauptbroker zu installieren. Auch Greenwashing. British Petroleum hatte auf jeden Fall keinen guten Ruf. Jetzt mit Beyond Petroleum und der netten Sonnenblume sieht es alles schon viel hübscher aus. Das heißt, in dem Sinne habe ich jetzt, habe ich hier British Petroleum nicht als Kapital betrachtet, sondern als eine Institution. Ja, auch sozusagen im Kontext von Diskussionen über Corporate Social Responsibility und so, sehen wir auch diese Corporate, die großen Unternehmen als Institutionen, die sich irgendwie legitimieren müssen. Also da sind sehr große diskursive Legitimitätsreserven für bestehende Institutionen da. Zweitens mal glaube ich, dass in der Klimakrise auch die Möglichkeit der Legitimierung ganz spannender neuer Regulationsformen liegt. Also mein Lieblingsbeispiel ist da, dass David Miliband von der britischen Regierung, einer der Vordenker gerade, der redet schon seit geraumer Zeit über individuelle Kohlenstoff-Chipkarten. Also man hat dann so sein Kohlenstoffkonto, von dem wird, wenn man kohlenstoffrelevante Sachen kauft, wie Benzin oder Flugtickets oder so, dann würde da einfach was abgebucht werden mit der individuellen Kohlenstoff-Chipkarte. Das sind ganz faszinierende neue Regulationsmöglichkeiten, die sich, man sieht dieses Crazy House hier, auch mit, das dehnt sich dann aus bis zum Öffnen oder das Aufnehmen. So, man öffnet das Fenster und sofort piept es irgendwo, weil es ja energiemäßig nicht, das ist ja eigentlich perfekt, genau diesen Teil hätte ich nur mit diesem Haus illustrieren sollen. Na, hier kann jede Bewegung kontrolliert und überwacht und delegitimiert werden, weil es ja schlecht ist. Wenn du das Fenster nachts öffnest, weil es irgendwie stickig ist, weil du verkackst halt die Energiebilanz. Nach dem Wochenende musst du nicht nur deine Getränke bezahlen, sondern auch so eine Emissionsdinge. Genau, das wird von der Chipkarte abgebucht. Also da bieten sich... Also natürlich will man jetzt nicht zu sehr Minority Report-mäßig daherreden, aber da bieten sich echt gigantische neue Regulationsmöglichkeiten. Jetzt kann man ja denken, ja, das gibt es ja schon durch die ganze Terrorismus-Schose ohnehin. Aber Terrorismus ist so eine Strategie der Dominanz. Man kann Leuten eine Zeit lang stärkere Regulationen und Sellout of Civil Liberties verkaufen. Also, wie heißt denn das? Danke. Genau, so, und das kann man denen eine Zeit lang verkaufen mit so einer Terrorismus-Sicherheitsstrategie. Aber im Endeffekt hat man ja zum Beispiel gemerkt, 9. Mai vor Heiligendamm, das liberale Bürgertum solidarisierte sich mit der radikalen Linken. Warum? Weil man dem Bürgertum, das Bürgertum mag seine bürgerlichen Freiheiten, weil sie ja eben Bourgeois sind. Den kann man nur eine Zeit lang das verkaufen, dass sie das aufgrund irgendeines diffusen Terrorismus, so einer diffusen Bedrohung da abgeben müssen. Aber wenn man denen sagen kann, Leute, ihr seid schlecht, wenn ihr unsere Regulation nicht akzeptiert. Ihr seid böse, wenn ihr das Fenster nachts aufmacht. Ne? Dann fühlen sie sich an ihre Moral gegriffen. Und so kann man dann viel mehr so repressive Alltagsregeln legitimieren. Also, ihr seht von meiner Perspektive aus, für die Herrschenden ist die Klimakrise auch irgendwo extrem sexy. Da öffnen sich so viele neue Krisenregulationsmöglichkeiten, das ist der Knaller. Also ist so meine These, und damit schließe ich jetzt in den Teil ab, wo ich über die anderen rede, auch so ein bisschen, dass wir uns im Rahmen sozusagen dieser herrschaftsförmigen Internalisierung der Klimakrise auf so ein, so gibt es so eine Tendenz zu einem globalen autoritären, Öko-Keynesianismus. So, jetzt komme ich ja aus dieser sozusagen irgendwie delusianisch-bewegungslinken Ecke, und da ist ja das Schöne, auch so in den operistischen Ansätzen, ist ja das Schöne daran, dass solche Versuche, Antagonismen herrschaftsförmig zu integrieren, also der sozusagen des Einfangens von widerständigen Energien, glücklicherweise nie vollständig sind und nie vollständig erfolgreich sind. Das heißt sozusagen, was auf der einen Seite da gerade versucht wird, ist eben diese herrschaftsförmige Internalisierung, die das sozusagen Zumachen dieses Antagonismus, der sich durch die Klimakrise zwischen Kapitalakkumulation auf der einen Seite und den sozusagen jeweils konkret in bestimmte komplexe Netzwerke, also auch sozusagen Ökosysteme eingebundenen menschlichen Gesellschaften ergibt. Kleine Fußnote, ich weiß, wie problematisch es ist, von einem Antagonismus zwischen Kapital und menschlicher Gesellschaft zu sprechen. Ich arbeite da noch dran. Also, das ist auch alles noch so Research in Progress, also das sind gerade so Ideen, die ich erarbeite. So, jetzt in 3-4 Minuten bewegungspolitische Interventionsmöglichkeiten. Was können wir hier machen? Zuerst mal ist ja ganz klar, als kleine, marginale, irrelevante, ressourcenarme, linksradikale Bewegung im globalen Norden können wir schon mal einfach mal nichts über den Klimawandel sagen, machen. Nicht, weil wir dazu keinen Zugang haben als Wissen, sondern einfach nur, weil wir sagen können, okay, der Klimawandel wird durch die Produktion Greenhouse Gases, also CO2 und so weiter, ausgelöst. Die passieren auf so einer gesellschaftlich massiven Scale, da können wir extrem wenig intervenieren. Da haben wir einfach, wir müssen realistisch denken. Wir können nicht in den Klimawandel intervenieren, ist viel zu groß. Also müssen wir jetzt so ein bisschen auf unsere Kernkompetenzen beziehen, wie das in der Managementsprache heißt. Was können wir denn eigentlich? Wir werden schon mal nicht den Klimawandel stoppen, das wäre irrealistisch. Und ich glaube, dass eines der Probleme der radikalen Linken ist, wir setzen uns immer so große Ziele, dass wir irgendwie nach 10 Jahren immer frustriert sein müssen. Na, wenn man sich, wenn wir sagen, wir würden gerne bis in 2 Jahren den Klimawandel stoppen, dann ist es notwendigerweise frustrierend, weil wir es nicht schaffen werden. Und dann sind wir frustriert in 2 Jahren, sitzen da, Mann, wir haben unser strategisches Ziel verpasst. Denn wir müssen uns strategisch erfüllbare Ziele setzen. So, wenn ich jetzt gesagt habe, dass was mit der Klimakrise passiert, von der herrschenden Seite aus, der Versuch ist, das herrschaftsförmig zu internalisieren, könnte man ja gucken, wie kann man denn da rein intervenieren? Na, da sind ja vielleicht Möglichkeiten. So, erste Frage, was ist der vermutlich wichtigste Prozess in diesem Versuch der herrschaftsförmigen Internalisierung? Der wichtigste, sagen wir, single most important process in der Frage. Ich würde mal sagen, das ist der Kyoto-Prozess. Der Kyoto-2-Prozess, der in Bali angefangen wurde zu verhandeln, letzten Dezember. Das ist in diesem ganzen Ensemble, in diesem ganzen neuen Dispositiv des grünen Kapitalismus eine der zentralen institutionellen Locations. Ungefähr so wie die Freihandelsverhandlungen im Neoliberalismus eine der ganz zentralen institutionellen Locations waren. So, also, Kyoto, Bali. Zweite Frage, jetzt bin ich das ist jetzt so ein bisschen ironisch gemeint, ne? Wo liegen unsere Kernkompetenzen? Gipfelproteste. Das ist ja jetzt überzogen, aber können wir gut, wir wissen, was dabei rumkommt, wir wissen, was die Probleme sind und tatsächlich, also das meine ich ganz ernst, das können wir. So, der Kyoto 2-Vertrag soll nächsten Dezember, also Dezember 2009 in Kopenhagen unterzeichnet werden. Wenn das Ganze stimmt, was ich da jetzt oben gesagt habe, dass es diesen Versuch der herrschaftsförmigen Internalisierung gibt, dann macht es Sinn, diesen Prozess versuchen zu stören. Und zwar zu stören im Sinne von, wir versuchen eine große, sozusagen, also eine Art von politischer Koalition, wie es sie auch vor den WTO-Protesten in Seattle gab, zu mobilisieren, auch mit verschiedenen Perspektiven, aber unter dem Slogan Forget Kyoto, Shut Down Copenhagen 2009. Und ich glaube, das kann erfolgreich sein aus 2 Gründen. Einmal, Seattle war erfolgreich, weil die Aktionen auf der Straße, die zwischen den Verhandlungsdelegationen existierenden Interessengegensätze verstärkten und ans Licht brachten. Und so, das ist ja im Allgemeinen die Analyse von Seattle, trugen unsere Aktionen zum Zusammenbruch der Verhandlungen bei. Und da ist übrigens auch nochmal so ein Klimagipfel, ist in dem Sinne auch nicht wie G8. Da, bei einem G8-Gipfel wird nichts wirklich entschieden. Bei so einem Klimaverhandlungsgipfel, da wird was entschieden. Da wird entschieden, ob unterschrieben wird oder nicht. Das ist wie bei einer WTO-Runde genauso, bei den Diskussionen über das Multilateral Agreement on Investment auch ganz genauso. Das heißt, militante Aktionen auf der Straße, also militant meine ich jetzt blockierende Aktionen auf der Straße, könnten die Interessengegensätze, die bei so einer Klimaverhandlung gerade massiv sind, verstärken, ins Licht führen und möglicherweise dazu führen, dass der Vertrag nicht unterzeichnet wird. Wenn das nicht passiert, wenn der Vertrag nicht unterzeichnet wird, dann würde das gerade dazu führen, dass die Problemwahrnehmung, die existiert, nicht eben herrschaftsförmig internalisiert werden kann, weil gerade der Kyoto-Prozess da ist, um zu sagen, Leute, wir arbeiten dran. Ne, wir haben keine perfekten Lösungen, aber wir arbeiten dran. Wenn wir den Kyoto-Prozess stoppen können, oder Kyoto-2-Prozess, dann würden wir genau diesen Eindruck, dass wir arbeiten dran, dass wir arbeiten dran, unterminieren. Von der bewegungspolitischen Perspektive auch, wäre so ein großes Halali, so ein großer Gipfelprotest einmal sehr wichtig. Gerade gibt es diese verschiedenen Klimacamps in Europa, in den USA, Australien, Neuseeland. Aber die Verbindung zwischen denen, die Resonanz, die zwischen diesen Klimacamps existiert, ist extrem eingeschränkt. Die tatsächlichen Verbindungen, wer eigentlich da ist, also, das kannst du gleich bestätigen, es wird total wenig zwischen den Camps kommuniziert. In Bezug auf Slogans, Forderungen, Analysen, Protest, sozusagen Aktionsrepertoires. Und die entstehende Klimabewegung hat noch keine Resonanz, die hat kein Zentrum, die hat keinen Fokus, die hat auch keine Energie und die ist noch sozusagen, die wird noch nicht generalisiert. It doesn't resonate, also die Resonanz, die das produziert, geht noch nicht über die linke Szene hinaus. Nun, so, Seattle war so ein Moment, was mit der Globalisierungskritik gemacht hat. Es gab schon jahrelang Globalisierungskritik, aber erst nach Seattle riefen dann irgendwie Eltern und Freundinnen und Bekannte an und fragten, worum geht es denn eigentlich bei dieser WTO? Sowas braucht die entstehende Klimabewegung auch, so ein Moment der exzessiven, ekstatischen politischen Energie. Und ich glaube, also... In Seattle wurden 3 Fenster, das Kaputtmachen der 3 Fenster war relativ irrelevant. Die 10.000 Leute... Kopenhagen was kaputt machen ist auch nicht so schlimm. Nee, ich sage nur, dass ich ja was. Ich meine, wolltest du das wirklich sagen oder was meinst du mit X? Stimme vielleicht, ja. Hol mal aus, ja. Okay, ich glaube, ich höre doch mal sagen auf. Ich glaube, genau deswegen, da liegen jedenfalls die bewegungspolitischen Interventionsmöglichkeiten in dem Versuch, die herrschaftsförmige Internalisierung der Krise zu durchbrechen, das Zumachen dieses Antagonismus, der im Rahmen der Klimakrise möglicherweise entstehen kann, zwischen wem auch immer, was auch immer, auf der einen Seite und Kapital auf der anderen. Da liegen unsere Interventionsmöglichkeiten, das ist, glaube ich, relativ realistisch und das ist, glaube ich, was bewegungspolitisch gerade notwendig ist, wenn wir dann versuchen wollen, in der Konstituierung dieses grünen Kapitalismus aktiv, interventionistisch und radikal dabei zu sein und dagegen zu sein. Genau.